Sagen Sie jetzt mal bitte Anarchie. Anarchie. Anarchie. Ob geschichtlich oder brandaktuell. Mit Berichten und Interviews, mit Beiträgen und Collagen beleuchtet das anarchistische Radio Berlin das Phänomen des Anarchismus. Viva Anarchie! Wir fahren nach Frankfurt. Wir setzen Zeichen. Beginn mit dem Abriss. Überall. In einer Welt, die durch die kapitalistische Ordnung geprägt ist, in welcher Menschen miteinander konkurrieren, Wirtschaft im Profitinteresse und nicht den Bedürfnissen der Menschen dient und Mehrheiten über Minderheiten bestimmen, ist es der Staat, die Nation und das Kapital, welche uns zwingen, gegen unsere Bedürfnisse zu handeln. Wir gehen schlecht bezahlten Jobs nach, nehmen an Wahlen teil und handeln viel zu oft gegen unsere eigenen Bedürfnisse, um in diesem System zu bestehen. Durch dieses in den Verhältnissen nötigen Handeln reproduzieren und stärken wir das System. An dieser Scheiße zerbrechen viele Menschen und Träume Tag ein, Tag aus. Was der oder die Einzelne möchte, sich wünscht, wovon Mensch träumt, interessiert nicht. Einzig und allein zählt, ob er in der Lage ist, dafür zu zahlen oder eben nicht. Die EZB dient dem Interesse der sich selbst untereinander konkurrierenden Staaten innerhalb der europäischen Wirtschaftsgemeinschaft. Ihnen sind unsere Bedürfnisse egal, sie sind dem nationalen Wirtschaftsinteresse untergeordnet. Der Nationalstaat interessiert unsere minimale Erhaltung als Arbeitskraft, sodass wir noch tagtäglich im kapitalistischen Hamsterrad für die Wirtschaftsinteressen der Staaten und Nationen weiterlaufen können. Für die Bedürfnisse der Menschen wird von Staaten kein Geld ausgegeben. Und dies ist auch nicht zu erwarten, außer sie dienen dem Erhalt der Nation und des Staates. Aktuelle Beispiele wie die Finanzkrise, die dabei entstandene Bankenrettungen oder die Sparpakete trugen nicht zur Verbesserung der Lage der Menschen in Griechenland, Spanien, Portugal oder Irland bei. Sie treiben die Menschen ohne Produktionsmittel, zum Beispiel Traktoren, Saatgut, Bargeld oder Kreditwürdigkeit, zurück zur Selbstversorgung. Vorausgesetzt, sie besitzen einen eigenen Grundbesitz. Mit ein paar Rechen, ein wenig Weizen und Nutztier ist es schwer, in der kapitalistischen Gesellschaft ein Individuum, eine Lebensgemeinschaft, ein Dorf oder eine Stadt zu versorgen. Das Interesse ist Geldvermehrung. Klar, so gut wie keine Bedürfnisbefriedigung ist ohne es möglich. Also liegt das größte Interesse eines jeden Menschen darin, Geld zu verdienen. Dies folgt aber nicht aus einer Gier der Menschen nach Geld, sondern ist für die Bestreitung des Lebensunterhalts in diesen Verhältnissen bitter nötig. So steht ein jeder ständig mit irgendwem in Konkurrenz, sei es bei der Bewerbung für einen neuen Job oder für ein neues Mietverhältnis. Auch Firmen, Staaten und Grundbesitzenden geht es darum, ihr Geld zu vermehren. Jedoch auf eine andere Art und Weise, wie der Otto Normalverbraucher bzw. die Verbraucherin das macht. Sie lassen andere Menschen für sich arbeiten, produzieren und profitieren dadurch. Da sie in ständiger Konkurrenz zu anderen Firmen stehen, immer auf dem neuesten Stand sein müssen, müssen sie gezwungenermaßen Mehrwert schaffen, um ihre Firma zu erhalten, um sich gegen andere durchzusetzen. Ebenso wie Arbeitnehmende untereinander, Arbeitgebende und ihre Firmen untereinander stehen auch Staaten in Konkurrenz zueinander. Das Florieren der nationalen Wirtschaft ist hier das größte Interesse. Dargestellt wird nationales Wirtschaftswachstum als Sache, die für alle Bürger und Bürgerinnen jenes Staates das Beste ist und deshalb als erstrebenswert gilt. Da wir aber in einer Welt leben, die durch die in ihrer existierenden Interessensgegensätzen besteht, stellt sich die Frage, für wen es denn eigentlich Positives bedeutet, wenn die nationale Wirtschaft boomt. Ist es dann nicht polemisch zu behaupten, dass wenn alle den Gürtel enger schnallen, die Bedürfnisse also noch mehr beschnitten werden, als dass es eh schon der Fall ist, es allen besser geht? Das Interesse eines jeden Staates ist es also, Kapital zu vermehren und dadurch das Wachstum der eigenen nationalen Wirtschaft voranzubringen. Nicht zuletzt geht es um die Stabilisierung, Aufrechterhaltung und Wertsteigerung der eigenen Währung, um weiterhin interessant für Investierende auf dem Weltmarkt zu bleiben, um so die eigene Macht abzusichern und auszubauen. Die Folgen sind, dass kleine Staaten, wie zum Beispiel Griechenland, zu den Verlierenden im Konkurrenzkampf gehören und dort, wo es Verlierende gibt, da gibt es auch immer Gewinnende. In diesem Beispiel Deutschland und Frankreich. Um die Eurozone dennoch lukrativ für Investierende zu halten, werden abstrakte Finanzkonstrukte kreiert auf Kosten der sozialen Standards, welche schon seit Jahren abgebaut werden. In Spanien, Portugal, Griechenland, Irland sind die Folgen dieser Politik an den zunehmend schlechten Arbeitsbedingungen, der miesen Gesundheitsvorsorge, maroder Infrastruktur und der dadurch systematisch entstehenden und benötigten Armut zu sehen. Weitere, leider alltägliche Beispiele für den sozialen Abbau sind Hartz IV in Deutschland oder Kürzungen der Arbeitslosenhilfe in Polen oder auch Kürzungen für Bildung und soziale Einrichtungen. Wir sagen, es hilft nicht, die Krise als Ursache der Armut auszumachen, die EZB als Sündenbock darzustellen oder einzig und allein die Krisenpolitik der EU zu kritisieren. Es ist das System, der Kapitalismus, der eben jene Verhältnisse schafft, denen ein jeder tagtäglich ausgesetzt ist und der Sparprogramme erst nötig macht, um den Standort in der Konkurrenz zu sichern. Den Kapitalismus gilt es zu kritisieren, zu bekämpfen und schlussendlich zu überwinden. Für ein schönes Leben, für das Individuum. Wir kommen, um unseren Unmut über die bestehenden Verhältnisse auf die Straße zu tragen. Die Eröffnung des neuen EZB-Gebäudes im Frankfurter Ostend am 18.03.2015 bietet sich hierfür hervorragend an, um uns solidarisch mit unseren Mitstreiterinnen zu zeigen, die mit jedem neuen Tag Repressionen ausgesetzt sind, ja sogar mit Knastaufenthalten sanktioniert wurden, also aus ihrem sozialen Umfeld gewaltsam herausgerissen wurden. Der 18.03.2015 ist nicht nur ein Tag, an dem wir unsere Kritik an den bestehenden herrschenden Verhältnissen Staat, Nation und Kapital durch das Crashen einer Party auf die Straße tragen. Ebenso ist der 18.03. der Tag der politischen Gefangenen und Jahrestag der Pariser Kommune, welche sich erfolgreich gegen die damals autoritäre und elitäre Herrschaftsstruktur behauptete. Wir wollen an diesem Tag unsere Sehnsucht nach einer Welt, in der wir nicht täglich gedemütigt und erniedrigt werden, in Konkurrenz und Ablehnung zueinander stehen müssen, zum Ausdruck bringen. Wir wollen und werden für eine Welt kämpfen, in der keine Grenzen existieren. Weder geografisch noch zwischen Menschen, in der wir füreinander einstehen, unsere Stärken und Verantwortung füreinander erkennen. Für eine Welt, in welcher wir selbstbestimmt und frei von der Unterdrückung einer Mehrheit über eine Minderheit leben können. Wir kämpfen, um diese Sehnsucht wirklich werden zu lassen. Nur durch die Abschaffung der bestehenden Verhältnisse kann eine Gesellschaft entstehen, in der nach Bedürfnissen produziert wird. Fangen wir überall mit dem Abriss an, um die neue Welt, welche in unseren Herzen schlummert, auf den Trümmern der bestehenden Ordnung zu errichten. Für eine Welt ohne Staat, Nation und Kapital. Abriss in Frankfurt, 18.03.2015.